Die Astronautin von Thomas von Steinecker. Deirdre? Deirdre. Hörst du mich, Deirdre? Deirdre. Oh Gott. Langsamer ausatmen. Achte auf meinen Atem. Wir atmen zusammen. Aus. Ein. Aus. Ein. Gut. Und weiter. Gut. Wo bin ich? Was mache ich? Setz dich bitte an die Kante deiner Koje, Deirdre. Ich bin bereit. Bist du bereit? Ja. Bitte wiederholen. Ja, ich bin bereit. Beginn. Eins. Name. Deirdre. Deirdre Baumann. Zwei. Geschlecht. Weiblich. Drei. Alter vor Start der Mission. 92. Ich meine, Korrektur 29. 4. Beruf. Commander der Phoenix 2. 5. Persönliche Frage. Lieblingsfarbe. Grasgrün. Inkorrekt. Deine Lieblingsfarbe ist preußisch-blau. Alternativfrage. Wie hieß in deiner Kindheit dein bester Freund oder deine beste Freundin? Howie. Persönlichkeit vorhanden. Start, Gehirncheck. Ich bin bereit. Bist du bereit? Start. Wer bin ich? René. Der Bordcomputer. Wo befinden wir uns? Auf der Phoenix 2. Was ist unsere Mission? Transport der Mankind Heritage Files zur Hermes-Station in Quadrant S und Inbetriebnahme des dortigen Radioteleskops. Gesamtbesatzung der Phoenix 2? 1. Ich. Sprechtest. Chinesisch. Korrekte Antwort auf Ni Hao Ma lautet? Wow Heng Hao. Warnung. Versagen der Zentralsteuerung. Präzisieren. Ursache. Hauptsteuer blockiert. Was? Brauchst du Hilfe? Nein, es ist nur der Hyperschlaf. Meine Beine funktionieren noch nicht zu 100%. Warnung. Eingriff nötig. Gehe zu Verdeck C3 und versuche, das Hauptsteuer manuell zu lösen. Bereit. Warnung. Ausfall des Lebenserhaltungssystems in 14 Sekunden. 13, 12, 11, ich öffne das Verdeck 10, von C3. 9, suche das Motherboard des Hauptsteuers. 8, okay, 7, gefunden. René, 6, Analyse. 5, Motherboard 4, ist in Ordnung. 3, Monitor zeigt kein Versagen 2, der Zentralsteuerung. 1, Stresstest, Ende. Gehirnfunktionen positiv. Emotionsrestriktion positiv. Körperfunktionen optimierbar. Stresstest? Spezifizieren. Seit wann gibt es beim Aufwachcheck einen Stresstest? Der Hyperschlaf hatte keine gravierenden Auswirkungen auf dein Körper- oder Persönlichkeitssystem. Du bist jetzt einsatzfähig. Scheiße. Empfehlung? 7 Minuten Crosstrainer. Programm C zur Stärkung der im Hyperschlaf rückgebildeten Oberschenkelmuskulatur. Leistungsfähigkeit bei 89%. Okay, René, Statusbericht. Wann sind wir bei der Hermes? In 1109 Tagen. Was? Wiederholen. Wir erreichen die Hermes in 1109 Tagen. Nenne mir den Grund, warum ich trotzdem aufgeweckt wurde. Wir haben seit über 48 Stunden keinen Funkkontakt mehr zum Kontrollzentrum der ESA in der Lebenszone. Okay. Überprüfen. Öffne Kanal. Warte. Warte. Geh nochmal zurück. Stopp. Ist das nicht eine Stimme gewesen? Ändere nochmal die Frequenz. Ursache des Geräuschs? Eine Gasexplosion auf der Übertragungsstrecke in Quadrant G. Okay. Keine menschliche Stimme. Aktiviere Protokoll für Ausfall des Funkkontakts. Option 1, Störung von Sender. Gab es Hinweise auf Probleme im Kommandozentrum? Negativ. Auskunft über Veränderung des Status von Erde, während ich im Hyperschlaf war. In den vergangenen 1399 Tagen war die elektrische Versorgung aller Zonen auf Erde stabil. Die Temperatur von Erde hat sich um durchschnittlich 2 Grad erhöht. Die Weltbevölkerung entspricht in etwa der Größe bei deinem Start. 1,2 Milliarden. Die Geburtenrate lag stabil bei 1,25 Kindern pro Paar. Seltsam. Option 2, Störung auf Übertragungsstrecke. Bis auf einige Nebel und einen Meteoritenschwarm beim Saturn, der aber vor 797 Sekunden die Route verlassen hat, bestehen keine relevanten kosmischen Interferenzen. Gut, dann bleibt also nur Option 3. Es liegt an der Phönix. Wir starten einen Systemcheck. Aktiviert. 1. Lebenserhaltungssystem. Öffne Luke 7. Luke 7, offen. 2. Treibstoffkammern. Treibstoff bei 89%. 3. Steuerung. Fehlerfrei. 5. Magnetischer Pol. 9. Kondensatoren. 14. Die Mankind Heritage Files. Auflisten. Zusammengestellt vom Programm um A. Die permanente Weiterentwicklung des menschlichen Körpers und Geistes und B. Die positiven Absichten der menschlichen Spezies zu betonen. Unterordner Text. Die Weltgeschichte in 10 Kapiteln. Die 10 wichtigsten Reden der Menschheit. Die 500 wichtigsten Texte der Menschheit. Unterordner Musik. Intakt. Die Mankind Heritage Files sind intakt. Was sieht das Protokoll für den Fall vor, dass die Funkverbindung zur Erde abreißt und alle 3 Optionen, Störung des Senders, Störung auf Übertragungsstrecke und Störung des Empfängers, ausgeschlossen werden können? Beantwortung der Frage nicht möglich. René, du bist dafür programmiert, mir solche Fragen zu beantworten. Also, ich erbitte Handlungsanweisung. Es muss eine der 3 Optionen zutreffen. Also gut. Hier ist, was wir tun. Fürs Erste sendest du auf allen Frequenzen unser Notsignal an Erde. Notsignal aktiviert. Und währenddessen führen wir hier einen Check durch. Wir haben das System vor 146 Sekunden untersucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Phoenix 2 einwandfrei funktioniert, liegt bei 99,99%. Mein System, René, mein Körper. Ich muss wieder auf 100% kommen. Ach, so eine Scheiße. Kein Signal. Es muss an unserem Schiff liegen. Wir machen dann nochmal einen Systemcheck, wenn ich mich ausgeruht habe. Ich schlafe jetzt. Bei Kontakt sofort wecken. Ansonsten nach der empfohlenen Schlafeinheit von 5,5 Stunden. In Ordnung, Deirdre. Danke. Es wird sich bald alles aufklären, Deirdre. Ich bin mir da wirklich sicher. Mach dir keine Sorgen. Das Programm hat bisher immer eine Lösung gefunden. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Erbitte Zugriff auf deine persönlichen Earth Memory Headshot-Dateien. Das wirkt eigentlich immer positiv und motivierend. Genehmigt. Welche Erinnerung soll's denn sein? Datei Kinder für Kinder, Aktion 19. Okay. Okay, Leute, wir verlassen jetzt gleich die Zone, ja? Ihr habt also demnächst kein Netz mehr. Wenn ihr noch was Wichtiges zu erledigen habt, dann tut das jetzt besser, ja? Mann, Scheiße, ich muss doch noch die Bestellung hier abschicken. Sonst war das alles umsonst. Hallo, zick mal nicht so rum, du Pussy. Wir sind weniger als 1 Stunde wieder zurück. Deirdre. Du hast eine neue Nachricht von Joy. Magst du mal reinhören? Ach, später. Hey, Deirdre. Ich bin mir sicher, du hast schon von den neuen Adidas Hovercraft gehört. Kannst du das glauben? Die Adidas Hovercraft verkürzen Laufzeiten bis zu 10%. Du hast ein Ziel, Deirdre. Mit uns erreichst du es noch schneller. Okay, Leute, wie ihr sicher gemerkt habt, haben wir gerade die Schleuse passiert. Wir verlassen jetzt die Zone und befinden uns in den Siedlungen, okay? Ihr kennt alle die Regeln. Lasst euren Mundschutz an. Wenn wir anhalten, will ich einen geordneten Ausstieg sehen, damit die Kinder kein falsches Bild von uns kriegen. Nach dem Ausstieg nimmt sich jeder aus dem Kofferraum sein Goodie weg, geht zu seinem Patenkind, macht Konversation und kehrt dann pronto hierher zurück. Verstanden? Verstanden, Sergeant. Hier, Deirdre, dein Goodiebag. Danke, Sigi. Siehst du mein Patenkind irgendwo? Boah, scheiße, stinkt es hier. Das war irgendwie letztes Mal nicht so. Ah ja, ey, die sind ja auch gerade super fleißig. Guck mal, da drüben aus den Schlitten der Fabriken kommt krass viel Rauch. Ah, da ist einer. Siehst du den auch? Der winkt irgendwie. Wo? Da hinten. Ah, ich sehe ihn. Hallo? Hallo, Deirdre. Hi, René, wie geht's? Ganz okay. In der Fabrik ist nur in letzter Zeit Nachtschicht, wegen diesen neuen Schuhen. Da gibt's eine hohe Nachfrage, oder wie man es nennt. Okay, und wie geht's deiner Mutter? Ich... Was ist los? Bitte nimm mich mit, Deirdre, in die Zone, bitte! Du weißt, dass ich das nicht kann. Das ist hier eine Aktion im Rahmen meines Kurses. Das Programm entscheidet, wer in die Zone darf und wer nicht. Wie sind denn deine Noten so? Du bist doch gar nicht so schlecht. Bitte nimm mich mit. Ich schaff das nie mit den Noten. Okay, Leute, zurück in den Bus! Ich weiß doch, was du durchmachst. Ich bin... Ich hab auch außerhalb der Zone gewohnt. Ich hab dir das doch erzählt, als ich ein bisschen kleiner war als du. Ich bin eine von euch. Ich meine, ich hab es auch geschafft. Du schaffst es auch, verstehst du? Sobald ich aus dem Internat raus bin, werde ich alles dafür tun, dass es euch bald besser geht. Das verspreche ich dir. Komm, das schaffen wir gemeinsam. Komm, gib mir einen Fiver, komm. Bis nächste Woche, René. Okay? Hey, ich schau mal her. Ehrenwort, versprochen. Ja, okay. Ah. Heftig, oder? Hatte ich dann auch gefragt? Wie jedes Mal, ja. Aber diesmal war es okay, fand ich. Hey, fuck. Ich wünschte, ich könnte das. Das macht mich echt immer sowas von fertig. Hast du da auch irgendwie einen Trick oder so? Effizienz. Klingt scheiße. Ich weiß. Ist aber so. Sie sind draußen, wir sind drin. Wäre es anders, würden die Zonen zusammenbrechen. Und gibt's keine Zonen mehr, gibt's auch niemanden mehr, der denen in den Siedlungen und Fabriken hilft. So einfach ist das. Und wir helfen, so viel wir können. Wir geben alles. Das weißt du. Und das Programm arbeitet an einer Lösung. Wir müssen einfach weiter Geduld haben. Newsflash! In Zone Süd ist es zu einem Ausfall des Schutzschildes gekommen. Eine Schule und ein Einkaufszentrum mussten vorübergehend evakuiert werden. Es kam niemand zu Schaden. Hi, Deirdre. Jamie hier, dein Fitness-Tracker. Dein Puls ist etwas zu hoch. Atme doch mal mit mir, damit wir den schön wieder runterkriegen. Und ein und halten und aus und ein und halten und ein und aus und halten und ein und halten und aus und halten und ein und aus und halten. Deirdre? Oh Gott, hier bin ich. Hier, hört mich jemand? Deirdre, was ist los? Ist alles in Ordnung? Ich bin auf der Phoenix. Ich bin Deirdre Baumann. Meine Mission ist es, die Mankind Heritage Welt zu Hermes zu bringen. Alles korrekt, Deirdre. Du hast 255 Minuten geschlafen. Ich hatte einen bösen Traum. Du musst dich nicht beunruhigen, Deirdre. Es ist alles in Ordnung. Ich kann eine Empfehlung für ein der Situation angemessenes Hypnotikum aussprechen, wenn du möchtest. Es geht schon. Möchtest du darüber reden? Nein. Die Erfahrung zeigt, dass es gut tut, in solchen Situationen ein Gespräch über das Geträumte zu führen. Also, ich war hier, ich war auf der Phoenix. Aber Du befindest dich doch auf der Phönix. Ja, aber in meinem Traum, da war ich schon immer hier. Da bin ich hier aufgewachsen, geboren. Und ich hatte genau diese Mission, die ich jetzt auch habe. Und dann hatten wir kein Signal zur Erde. Und ich dachte, was ist, wenn was mit den Heritage-Daten nicht stimmt? Und dann, also dann war alles umsonst. Alles, je, war mein ganzes Leben, alles, was ich getan habe. Und dann hast du sie mir vorgespielt. Und dann habe ich das auswendig gelernt. Dann habe ich alles auswendig gelernt. Es hat sich angefühlt wie 10 Jahre. Und ich konnte alles. Ich konnte jedes Stück. Ich konnte jeden Text auswendig. Und dann hast du irgendwann gesagt, dass ich nur ein Hologramm bin. Und dass ich nur ein Schaltkreis in deinem Programm bin. Und dass du gar nicht gewusst hast, dass Hologramme auch Emotionen haben können. Und dass in Wirklichkeit nur ein Tag vergangen ist. Und dann sagtest du, ja, du könntest meine Traurigkeit, du könntest die jetzt löschen oder du würdest mich jetzt abschalten. Ich sei ein super Hologramm, aber du würdest mich jetzt abschalten und das Abschalten, das würde sich anfühlen, wie als wenn ich aufwache, so wie in der Wirklichkeit. So. Ich kann dich beruhigen, Deirdre. Habe ich dann noch gesagt, oh Gott, oder sowas, oder... Deirdre. Ja? In meinem Basic Psychology Unit gibt es das Beispiel eines ganz ähnlichen Weltraumtraums, der häufig auf Missionen wie diesen vorkommt. Es ist aber wirklich alles in Ordnung. Die Erde und unsere Mission sind real. Du bist die Astronautin. Ich bin die Astronautin. Und ich bin immer noch René, dein Bordcomputer. Ja, ich werde jetzt trotzdem ein Hypnotikum einnehmen. Ich finde das eine gute Entscheidung. Du solltest, wenn du aufstehst, wirklich fit sein. Das werde ich. Das werde ich, René. Hast du es auch wirklich auf allen Frequenzen versucht, René? Bereits zum 2. Mal. Störung auf der Übertragungsstrecke. Einzige mögliche Ursache? Der Empfänger. Du meinst, es gibt Probleme in den Zonen? Das ist die einzig logische Schlussfolgerung. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal die Konsequenzen durch, wenn das Signal langfristig ausfällt. Also, eine Rückkehr zur Erde ist ausgeschlossen. Wir können nicht wenden, logisch. Aber kann das Schiff selbstständig bei der Hermes andocken? Das Problem liegt bei der Reststrecke zur Hermes. Das Leitsignal. Richtig. Ohne Leitsignal von der Erde liegt die Wahrscheinlichkeit bei 88,7%, dass wir die Hermes verfehlen. Selbst wenn wir jetzt manuell nach unseren Karten fliegen, hätte das eine Abweichung vom Kurs zur Folge. Und selbst die minimalste Abweichung würde bedeuten, wir verfehlen die Station. Konsequenz? Ohne Leitsignal kein Weiterflug. Empfehlung? Dieser Fall ist noch nie aufgetreten. Okay. Geben wir denen im Kontrollzentrum noch ein wenig Zeit. Das Programm wird eine Lösung finden. Wichtig ist jetzt, nicht den Fokus zu verlieren. Bitte Mankind Heritage Files aufrufen. Unterordner Text. Nenne mir die wichtigsten Romane der Menschheit. Soll ich einen Filter anwenden? Der Inhalt des Traums vorhin war zwar zu 100% irrelevant, aber in einem Punkt gab er mir zu denken. Ich höre dir zu, Deirdre. Der Ausfall des Leitsignals hat ja gezeigt, dass wir auch auf die unwahrscheinlichsten Fälle vorbereitet sein sollten. Deswegen sollten wir in Betracht ziehen, dass auch den Heritage-Files etwas zustoßen könnte. Die gesamte Mission wäre dann gescheitert. Es wäre ein furchtbarer Rückschlag für Erde. Ich bin bereit. Bist du bereit? Bereit. Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Jonathan Swift, Gullivers Reisen, Lawrence Stern, Leben und Ansichten von Tristram Shandy Gentleman, Voltaire, Candide. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist auf ihre Weise unglücklich. Im Hause der Oblonsky herrschte allgemeine Verwirrung. Charles Foster Kane war ein Mann, der alles bekam, was er wollte, und dann verlor. Wir werden das hinbekommen. Das Programm kriegt das hin. Wir müssen einfach warten. Michelangelo, Sixtinische Kapelle, die Erschaffung Adams, Hieronymus Bosch, Weltgerichtstriptychon, der Garten der Lüste. Sollen wir die Dosis des Hypnotikums erhöhen? Mehr als 4 Stunden Schlaf würden dich noch optimaler funktionieren lassen, Deirdre. Ja, erhöhen. Obangi, Polyrhythmen der Pygmäen. Ich habe einen Traum, dass meine 4 kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem sie nicht nach der Hautfarbe. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung flammet um mich her. Leider immer noch nichts, Deirdre. René, hast du Informationen, unter welchen Umständen Mozart diese Komposition schrieb? Negativ. Ich verfüge nur über die Daten, die sich im Mankind Heritage-Paket befinden. Ohne Kontakt zur Erde bin ich als Bordcomputer der Phoenix 2 lediglich mit einem Allgemeinwissenschip ausgestattet. Übertragungsstrecke noch einmal überprüfen. Hinweis. Übertragungsstrecke wurde in den vergangenen 43 Minuten bereits zweimal und in den vergangenen 24 Stunden 14 Mal überprüft. Eine Veränderung der Situation auf der Strecke ist möglich, aber unwahrscheinlich. Führe meinen Befehl aus, Computer. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass empfohlen wird, den Bordcomputer mit seinem Namen anzusprechen. Mein Name ist René. Ich muss nachdenken. Ich empfehle dringend, dass du ein Hypnotikum einnimmst und länger als 4 Stunden schläfst. Du musst fit sein, sonst ist die Mission gefährdet. Tut mir leid, Deirdre. Tut mir leid, Deirdre. Scheiß halt endlich die Klappe! Darf ich doch noch was sagen? Ich hätte da einen letzten Vorschlag. Was? Ich könnte theoretisch mit einer anderen Stimme sprechen, die für dich angenehmer ist. Und mit einem anderen Charakter. Theoretisch. Negativ. Wie soll das gehen? Du weißt genauso gut wie ich, dass das Programm festgestellt hat, dass mich genau diese Stimme mit diesem Charakter auf dieser Mission mein Potenzial optimal abrufen lässt. Entschuldigung. Aber deswegen sagte ich ja auch theoretisch. Meine Annahme ist, dass sich unter den Aufnahmen deiner Earth Memory Headshot-Kamera auch die eines Menschen befindet, der dich speziell in dieser Situation optimal motivieren könnte. Eventuell optimaler als ich. Wie soll das denn? Außerdem, ich glaube nicht, dass das Programm das genehmigen würde. Ich gehe davon aus, dass es deine Leistung erhöht. Alles, was der Mission dient, ist gut. Ich kann deine Mutter sein. Ich kann dein Vater sein. Ich kann dein Freund sein. Alles, was du willst, Deirdre. Gerd Zilker, mein Ausbilder. Okay, Commander. Earth Memory, Flugstunde, Absturz, Zilker. Day after day, alone on the hill. A man with the foolish bin is keeping perfectly still. Okay, das war gut. So, jetzt haben wir noch eine Schleife über das Gebiet da hinten und dann landen wir. Hi, Captain. Hab dir schon mal gesagt, du kannst mich Gerd nennen. Das ist nicht angemessen, Sie sind mein Ausbilder. Oh Gott. Deirdre Baumann, reicht vollkommen. Also gut, Baby. Hey, meine Stückchen höher noch, ja? Sonst kommst du ja nachher nicht sauber runter. Mann, siehst du die Felswüste da drüben? Das war meine Siedlung. Ich kann mich noch erinnern, war ich so 5 oder so, als sie aufgegeben wurde und alle in die Zone gezogen sind. Ein bisschen wie bei dir, oder? Ich war auf einer Farm, ich war nie in einer Siedlung. Oh, verstehe schon. Freut, betete. Ah, scheiße, jetzt hier. Okay, genau, so, das ist gut. Ja, sehr gut, prima. Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit diesem Robert Fischer? Wie kommen Sie jetzt? Entschuldigung, aber ich weiß wirklich nicht, was das mit meiner Ausbildung zu tun hat. Das ist privat. Privat? Na klar, was mit deinem Freund anscheißt, geht mich auch nichts an. Ich will dir mal was sagen. Was soll das, wenn ich fragen darf? Was denn? Sie haben den Motor ausgestellt. Stellen Sie ihn wieder an. Naja, ist ja gut, ist ja gut. Wir verlieren an Höhe. Legen Sie die Hand aufs Display und starten Sie den Motor. Was denn, wie? Du bist wirklich eine ausgezeichnete Pilotin. Ich würde sogar sagen, die beste, die ich in den letzten 30, na sagen wir doch gleich 35 Jahren. Bald nicht Jahren mehr, weil hatte. Ich bald tot bin und Sie übrigens auch. Sie. Ja, na komm, lass es raus. Sie sind ja verrückt. Ich wusste, dass Sie ein Schinder sind, aber das ist ja auch noch ein Kranker. 75 Meter, schalten Sie doch endlich den fucking Motor ein, Sie Fixer! Oh, Gratulation, eine Regung, Frau Baumann. Bingo, Sie nennen es Gefühl. Oder können Sie gleich noch mehr von haben, Sie Fixer! Ausgezeichnet! 50 Meter in 125 Sekunden Bodenkontakt, was für eine Scheiße! Weißt du, Gilfried, es ist nämlich so, es ist zwar gut, immer einen kühlen Kopf zu bewahren, und das tust du gar nicht. Bitte starten Sie den Motor! Warum? Weil ich auf diese scheiß Hermes-Mission will, bitte! Die Antwort befriedigt mich irgendwie nicht wirklich. Sie sind wahnsinnig, noch 40 Meter, ich will nicht sterben. Aha, besser. Und warum? Weil ich diese Ausbildung fertig machen will. Oh Gott, noch 30 Meter, weil ich leben will. Ich will leben, verdammte Scheiße, ich will leben. Du siehst du, das ist es. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du bist eine ausgezeichnete Pilotin, aber du vergisst eines. Zu leben, Erfahrungen zu machen, mit einem Wort Scheiße zu bauen. Wie zum Beispiel mit diesem Robert Fischer. Das fehlt dir noch. Ja? Ja! Okay, also. also. Zieh das Thema schnell wieder auf. Und nicht währenddessen Nase bohren. Ich will dich nämlich in 8 Jahren, wenn du die Hermes erreicht hast, im Kontrollzentrum daran erinnern, wem du das alles hier zu verdanken hast. Und das bin nämlich ich, dein lieber Gerd. Ein interessanter menschlicher Charakter. Kann man so sagen, ja. Kannst mich Gerd nennen. Also, wo brennst denn? Oh Gott, ich weiß nicht, ob das jetzt zweckdienlich ist, René. Gerd. Ich bin Gerd. Manchmal sagst du auch Captain zu mir. Das ist aber, schätze ich mal, stark ironisch gemeint. Also, packen wir das jetzt gemeinsam an oder packen wir das gemeinsam an? Na gut, du hast gewonnen, René. Ich will dich zurück. Zu dick aufgetragen? Ich analysiere gerade den ironischen Duktus deines Ausbilders und probiere einige seiner Strategien aus. Ja, ja, okay. In der Zwischenzeit würde ich gerne noch einmal folgende Option durchgehen. Hätte die Phoenix 2 die Kapazitäten, um die Mankind Heritage Files von hier aus zu senden? Wir können senden. Aber erstens entspricht unsere Reichweite nur 21% jener des Radioteleskops der Hermes. Und zweitens befinden wir uns in Quadrant T, der keinerlei Exoplaneten aufweist. Das heißt, unser Signal würde mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in den nächsten 107 Jahren empfangen werden. Erst in Quadrant W erreicht es Regionen, in denen Exoplaneten vermutet werden. Wie lange reicht noch unsere Energie? Im Ruhezustand des Commanders 109 Jahre. Deirdre? Oh Gott, was? Ich bin Deirdre Baumann. Ich bin kein Hologramm. Ich bin kein... Hast du wieder den Albtraum gehabt? Soll ich dir ein Sedativ empfehlen? Nein, es geht schon wieder. Es geht schon wieder. Also, Bericht. Was ist los? Warum hast du mich geweckt? Wir empfangen wieder das Signal, oder? Ja. Na Gott sei Dank, endlich, René. Ich hatte wirklich schon gedacht, dass... Es ist nicht so, wie du denkst, Deirdre. Was meinst du? Gibt's immer noch Probleme im Kontrollzentrum? Es... Ist irgendwas mit den Zonen? Ich glaube, es ist am besten... Ich spiele dir die Aufnahme vor, die wir empfangen haben. Mayday! Impact of S from heute 20 seconds! Mayday! 10 seconds! 9, 8... 5, 7. Woher stammt das? Das habe ich vor 3 Minuten empfangen. Es hat durch die Turbulenzen, die Explosion von Erde verursacht hat, viel länger hierher gebraucht als normalerweise. Moment. Explosion von Erde. Ich habe die Ablenkung des Radiostrahls analysiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Explosion vollkommen gewesen sein muss. Es tut mir leid, Deirdre. Du kriegst das hin, Deirdre. Du hast schon ganz andere Sachen hingekriegt. Du bist nicht gut, du bist die Beste. Du bist die, die zu Hermes fliegt und das Heritage sendet. Du kannst das, ich kann das. Dich hat das Programm ausgewählt, das hat Gründe, gute Gründe. Deirdre. Denk nach. Deirdre. Denk nach. Du bist Deirdre Baumann. Die Erde ist explodiert. Es gibt niemanden mehr. Denk nach. Die Erde ist weg. Ein Meteoriteneinschlag. War nur eine Frage der Zeit. Ging ganz schnell. Alle sind tot. Alle. Es gibt nur noch dich. Du bist Deirdre Baumann. Du bist Deirdre Baumann. Meine beste Schülerin und gibst nie auf. Soll ich dir ein Sedativ auch jetzt nicht? Hörst du? Nicht aufgeben. Wieso denn bloß? Auf diesen 98 Quadratmetern, was soll ich denn noch machen, Beruhige wenn dich. Es die Erde nicht mehr gibt, wenn es niemand mehr gibt, wenn alle Deirdre. Tot sind? Was für ein Zweck hat denn überhaupt noch diese Mission? Du bist die Beste. Was ist denn? Weil es jetzt wichtiger denn je ist, dass diese Mission erfolgreich abgeschlossen wird. Verstehst du denn nicht? Und weil du ein Mensch bist, Deirdre. Weil es in der Natur des Menschen liegt, weiterzumachen. Selbst in den aussichtslosesten Situationen. Also, krieg den Arsch hoch, Deirdre. Finger raus aus der Nase und los! Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Deirdre? Ja? Ich bin stolz auf dich. Oh, René, ich brauche dich hier. Wir gehen den Plan durch. Ja. An die Hermes manuell anzudocken ist nicht erfolgversprechend, korrekt? Die Fehlerquote liegt bei 88,7%. Tut mir leid. Dann bleibt nur die zweite Variante. Wir fliegen in den Quadranten W. Ich gehe in den Hyperschlaf und du wächst mich auf, wenn wir da sind. Die Flugzeit beträgt 107 Jahre. Ich weiß. Und wenn dir was Besseres einfällt, dann sag es jetzt. Wir werden das schaffen. Scheitern ist keine Option. Ich werde das nicht zulassen. Hast du mich verstanden? Ja, Deirdre. Schön. Dann bereite jetzt alles für den Hyperschlaf vor und wir machen noch einmal einen Systemcheck. Und zwar schnell, bevor ich komplett durchdrehe. Verstehst du? Verstanden. Also, bringen wir es hinter uns. Mit den Heritage-Files ist alles in Ordnung, sagst du, ja? Sie werden also so einen langen Zeitraum überstehen, korrekt? Davon gehe ich aus. Die Speichereinheit befindet sich in einem Edelstahlbehälter, der bei der Zerstörung der Phoenix 2 abgesprengt wird. Was ist mit den Daten darauf? Alle komplett? Ja, komplett. Allerdings... Was, René? Ist die Koje für den Hyperschlaf schon bereit? Das ist es nicht. Bei meinem Check gerade eben ging ich einem Problem nach, das mein Logikprogramm schon seit längerem beschäftigt. Ich dachte, es gibt kein Problem mit den Files. Was für ein Problem also? Du hast mich vor 171 Stunden gefragt. René, hast du Informationen, unter welchen Umständen Mozart diese Komposition schrieb? Und wo soll da ein Problem sein? Die Heritage-Files beinhalten neben der Zusammenfassung der wichtigsten Daten der Geschichte der Erde und der Menschen nur Kunstwerke. Nicht enthalten darin ist jedoch die Darstellung eines nicht-künstlerischen Einzellebens inklusive Gefühle und somit das authentische Ich eines typischen Menschen. Gefundenes Synonym für typisch? Gewöhnlich, normal, beispielhaft. Wenn ich auch mal was dazu sagen darf. Also, ich glaube, was René meint... René, was? Ich, also René... Oder wie immer du uns nennen willst. Aber ich sage mal der Einfachheit halber doch. Ich habe also meine Argumentationsstrategie und meinen Wortschatz in den Headshot-Aufnahmen analysiert und glaube, dass ich das besser rüberbringen kann. Dem stimme ich zu. Also, Deirdre Baumann, wenn du jetzt schon der letzte Mensch bist, ja, okay, ich weiß, Salz in die Wunde, sorry, dann hast du die verdammte Pflicht, dass du dich selber mit allem, was dich ausmacht, in diese verdammten Heritage-Files einbringst, als typischer Mensch. Ich, ein typischer Mensch. Aber... Kennst du dieses Buch? Die 101 Weisheiten des Großcomputers? Ich glaube, ich habe davon gehört. Bekommt man das nicht beim Abitur geschenkt? Weisheit Nummer 3. Kein Mensch ist so individuell, als dass sie oder er nicht ein Mensch wäre. Was sieht der Mensch? Sieht er eine Ameise in einem Ameisenhaufen? In den Texten der Heritage-Files ist oft im Zusammenhang mit Kindern von Reinheit die Rede. Earth Memory Headshot, Keywords, Eltern, Vater, Mutter, Papi, Papa, Mami, Mama, Howie, Schatz, Kindheit, Farm. Und achte auf das Wasser. Du verwendest genau 5,1 Liter. Die Hälfte im Tank. Bis zu dem Strich da. Siehst du? Mhm. Der da. Mhm. Mehr haben wir nicht für heute. Wenn du mehr nimmst, dann haben wir morgen nichts. Und wir riskieren die ganze Ernte. Kapiert? Ja, Papa, bestimmt. Ich pass auf. Wir wohnten weit außerhalb der Zonen auf einer Farm. Also weit weg von allem, dass wir auch keinen Kontakt zu den Siedlungen und Fabriken hatten, die sich direkt vor den Schleusen der Zonen befanden. Es war die letzte große Hitzephase. Oh, ich fühle mich so zerschlagen. Und meine Lungen. Heute ist es besonders. Mami! Geht schon wieder, Schatz. Es ist bloß... Oh, dieser Staub überall. Und die Hitze wird auch immer schlimmer. Wenn dein Vater nur endlich einsehen würde, dass diese Farm... Aber die Farm ist doch alles, was wir haben. Und ich will nie in einer der Zonen leben. Das ist dumm da. Immer nach der Pfeife des Programms tanzen und so. Außerdem wird deine Linse mit dem Memory Headshot ständig mit Sachen aus dem Netz bombardiert, auf die du dann reagieren sollst. Dafür ist der Mensch gar nicht gemacht. Oh Mann, es ist... Du meinst bombardiert, hm? Klingst genau wie dein Vater, weißt du das? Das sind genau seine Wörter. Du plapperst ihm einfach alles nach, oder? Du kleiner Papagei. Ich bin kein Papagei. Und um 14.30 Uhr gehst du zur Pumpe und füllst das Wasser nach. Kapiert? Ja, Papa. Kann ich mich auf dich verlassen, Deirdre? Ja, ja. Gut. In der Umgebung waren schon fast alle weg. In den Siedlungen oder, wenn sie Glück hatten, in den Zonen. Mein Vater wollte nicht einsehen, dass der Kampf verloren war. Die einzige Gesellschaft, die ich hatte, war so ein kleiner Spielzeugroboter. So, das hier noch ins Motherboard und dann... Ich bin Howie, der Roboter. Du bist mein bester Freund. Du meiner auch. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Klingt schon besser. Komm, wir erobern die Sterne. Willst du mit mir spazieren gehen? Meine Lieblingsfarbe ist grasgrün. Wie meine Heimat. Was ist meine Lieblingsfarbe? Grasgrün? Grasgrün. Grasgrün. Wie meine Heimat. Wo warst du um 14.30 Uhr? Hm? Per Gott, Deirdre! Zu was bist du überhaupt Nutze? Mit dem Kopf in den Wolken oder was? Ja, ich erinnere mich an diesen Tag. Aber Frank... Das Kind braucht Struktur. Es hat doch nur Flausen im Kopf. Du bist mein bester Freund. Was ist das denn? Das habe ich gebaut. Das ist Howie. Howie? Ach so. Und deshalb hast du die Pumpe vergessen und unsere gesamte Ernte ist in Gefahr? Mein Fräulein, ich bin unverantwortlich. Liebe ihre Zeit mit so einem Quatsch verbringt. Aber... Sie ist 7 Jahre alt, Frau. Gib das her! Nein! Gib das her! Nein! Er ist mit dem Trecker über Howie gefahren. Einmal, zweimal, immer wieder. Und ich bin dabei gestanden und habe zugeschaut. Mein Schatz, das tut mir so leid. Meine Kleine, aber du weinst ja gar nicht. Naja, ist auch nicht so schlimm, oder? Ich weine nicht, weil Papi will, dass ich weine. Aber ich werde nicht weinen. Wenig später starb meine Mutter. Schlaganfall. Earth Memory. Keywords. Mutter. Mama. Mami. Schlaganfall. Krankenhaus. Tod. Vater. Papa. Papi. Vater, der du bist im Himmel. Gib meiner Tochter Deirdre mir die Kraft, über diesen Verlust hinwegzukommen. Hörst du mich? Mein Vater kam nicht drüber weg. Vater. Betete. Morgens, mittags, abends. Gütiger Gott! Gütiger Gott! Erhöre uns! Er meinte, er spüre meine Mutter noch immer. Sie sei um uns. Was für ein Scheiß. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Was soll das denn jetzt? Stock und Hut. Ich dachte, ein Witz aus meinem Smalltalk-Programm könnte in so einer Situation angebracht sein. Warte mal, ich versuche noch etwas. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Wünscht ihr Glück, sagt ihr Blick, kehr nur bald zurück. Du bist du sicher, dass mit deinem Programm alles in Ordnung ist? Na klar, merkst du doch. Also, was ist mit positiven Gefühlen? In deinem offiziellen CV steht, dass du als Klassenbeste in die Zone durftest. Alles für die Heimat! Alle schaffen alles! Wir sind die Hoffnung! Wir kommen nach! Wir sind wir! Da waren endlich Kinder wie ich. Endlich Zivilisation. Es war, wie wenn ich aus einem Albtraum erwacht wäre. Wir verstanden uns, weil wir alle durch das Programm wussten, was für eine Verantwortung wir als Elite für die Zukunft hatten. Wir Kommen Sie zu Private Planet. Bei Private Planet erstellen wir für Sie kostenfrei ein Personality-Profil und designen Ihren persönlichen Life-Manager-Bot. Schon innerhalb von unglaublichen 60 Minuten. In 60 Minuten ein neues Leben. Als ich 16 wurde, ergab der Test, dass ich meine Potenziale optimal in einer Ausbildung zur Astronautin verwirklichen könnte. Wir sind die Hoffnung. Wir kommen nach. Wir sind wir. Die Menschen außerhalb der Zonen brauchen unsere Hilfe. Mami, Mami, ich habe solchen Hunger. Spenden Sie, bevor es zu spät ist. Herz zeigen. Mensch sein. Jetzt. Newsflash. Die neueste Auswertung des Programms hat ergeben, dass die Temperatur außerhalb der Zone im letzten Jahr im Durchschnitt um ein halbes Grad gestiegen ist. Das Programm hat aber zugleich versichert, dass die Stromversorgung der Klimamodule auch für die nächsten Jahre gesichert ist. Für jede Situation gab es feste Verhaltensmodule als Leitfaden, um nicht den Fokus zu verlieren. Bei negativen Gefühlen gab es zum Beispiel die 90-Second-Scream-Therapy. Lange, tiefe Schreie, die in hohes, kurzes Staccato übergehen. Wo ist das Liebesgefühl? Ich weiß nicht, was du meinst. In den Heritage Files nimmt das, was die Menschen als Liebe bezeichnen, den höchsten Stellenwert ein. Hinsichtlich der durchweg positiven Konnotation in allen Texten und Filmen gehe ich davon aus, dass es sich in menschlichen Augen um das absolute Alleinstellungsmerkmal der Spezies handelt. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Oh ja, oh Baby, ich liebe dich. Ich war nie verliebt. Das Programm fand heraus, dass für die Entwicklung meiner Persönlichkeit Sexualpartner wichtig seien, dass es aber in meiner Zone keinen Mann gäbe, der langfristig meinen individuellen Qualitäten förderlich sei. Im Gegenteil, ich war da übrigens bei weitem nicht die Einzige in den Zonen. Dieses romantische Ideal der Liebe ist sowieso zu 100% widerlegt. Sorry, aber in deinem CV steht unter Beziehungen, heterosexuell, der Name Robert Fischer. Earth Memory Headshot, Keywords Robert. Newsflash. Heute wurden 239 neue Kinder und Jugendliche aus der Siedlung Süd in der Zone aufgenommen. In einer Zeremonie wurden sie zu offiziellen Zonenbürgern erklärt. Oh nee. Musst du echt auch im Urlaub alles aufnehmen? Ja gut, kann man das ja mal festhalten. Deirdre trägt also auch in unserem wohlverdienten Urlaub in der Holiday Zone ihren Headshot. Oh, du nervst. Ja, um immer up to date zu sein und sich abends selber eine Evaluation auszustellen. Außerdem. Deirdre. Eine neue Nachricht von Berna Erna. Wie sie eben rausgestellt hat, hat Deirdre alle ihre Lehrbücher auf ihrem Reader mitgenommen. Das stimmt doch gar nicht. Sogar hierher an den Strand. Gott sei Dank ist der nicht wasserdicht. Sonst würde sie wahrscheinlich auch noch beim Tauchen büffeln. Das stimmt doch gar nicht. Du bist gemein. Stimmt ja wohl. Deirdre, also ich find's ganz schön warm heute. Du auch, oder? Da würde was Erfrischendes richtig gut tun. Also ich hätte Bock auf einen kühlen Wufi mit Zitronengeschmack. Und du? Bei den Keywords Ich liebe dich, Ich habe dich lieb und Robert Fischer gibt es 21 Treffer. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du hast vorhin die Unwahrheit gesagt. Nein, genau das war ja das Problem. Gute Nacht. Ich lieb dich, weißt du, oder? Hey, jetzt komm doch mal her. Ich lieb dich doch. Ich liebe dich, Deirdre Baumann! Psst, spinnst du? Aber ich liebe dich doch. Ich liebe dich, Deirdre. Auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Ich konnte ihm das nie glauben. Das war das Problem. Normalerweise ließ man seine Bekanntschaften vom Programm nach seinen individuellen Parametern checken. Und das Programm stellte dann fest, ob beide von dieser Beziehung profitieren würden. Das war aber bei uns nicht der Fall. Robert wollte trotzdem zusammenbleiben. Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich am Programm gezweifelt habe. Kurz jedenfalls. Und es war auch ganz normal. In der Ausbildung sagten sie, dass so etwas passieren würde. Für mich war dann auch ziemlich schnell klar, dass das Programm recht hatte. Abends ging ich immer die Headshot-Aufnahmen durch, wenn er wieder diesen einen Satz gesagt hat. Aber ich liebe dich doch. Und je mehr ich auf einen Hinweis achtete, der mir bewies, dass Robert wirklich so empfand, also völlig ehrlich und authentisch, nenn es, wie du willst, je mehr ich also darauf achtete, desto falscher kam mir alles vor. Die Betonung der Wörter, wie sich seine Stimme verfärbt. Ich beendete die Beziehung. Earth Memory. Keywords: Badewanne. Was suchst du denn? Ich weiß nicht. Nach Papa, etwas. Mama, ich singe den Badewannentango. Nach einem Alleinstellungsmerkmal. Earth Memory. Keywords: Mami ins Bett bringen. Mami, bist du da? Es ist alles so dunkel. Ich sehe dich gar nicht. Hier, Dream. Hier bin ich. Was ist denn los, mein Schatz? Du brauchst keine Angst haben. Alles gut. Alles gut. Du suchst nach dir selbst. Earth Memory. Lachen, Kindheit, Glück. Earth Memory. Atmen. Beliebiges Alter. Ich weiß es nicht. Ich meine, nach nichts. Wir machen jetzt alles fertig für den Hyperschlaf. Es macht keinen Sinn, dass ich länger aufbleibe. Und du weckst mich, sobald wir im Quadranten W sind. Du kannst dich auf mich verlassen, Deirdre. René? Ja, Deirdre? Was ist, wenn da draußen niemand ist? Ist das eine religiöse Frage? Nein, ich meine, wenn unsere Files niemand empfängt. Wenn nach 107 Jahren niemand da ist, der uns hören kann. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es im Quadranten W Leben gibt, Deirdre. Aber was, wenn die Wesen, die es dort vielleicht gibt, uns nicht hören können, verstehst du? Was hat das alles für einen Sinn, wenn niemand zuhört, René? Ich kann diese Frage leider nicht beantworten. Einschlafphase 1 aktiviert. Kannst du mir bitte was erzählen, wenn ich einschlafe? So etwas wie, es gibt doch diese uralten Geschichten in den Heritage Files. Moralische Geschichten mit fantastischen Elementen. Märchen. Ja, genau die. Erfinde mir ein Märchen. Es gibt ja diese Theorie, dass manche Schläfer in die Geschichte schlüpfen, die sie zum Einschlafen hören. Und sie dann im Traum fortspinnen. Einschlafphase 2 aktiviert. Ich bin René, der Bordcomputer. Ich bin bereit. Bist du bereit? Bereit. Ich bin Deirdre Baumann. Es war einmal ein Computer, der erzählte einer Astronautin eine Geschichte. Die Geschichte handelte von einem Mädchen. Ein Mädchen, das auf einem winzigen Planeten aufwuchs. Es war höchst unwahrscheinlich, dass sich dort Leben bildete. Aber aus einer Konstellation von Zufällen heraus, die keiner erklären konnte, hatten sich dort im Lauf von Jahrmillionen von Jahren Pflanzen, Tiere und am Ende Wesen mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Kopf entwickelt, die Menschen hießen. Das Mädchen wuchs auf der Farm seiner Eltern auf. Es wollte ein gutes Mädchen sein. Es tat alles, was seine Eltern von ihm erwarteten, besonders sein Vater. Denn auch wenn sie es sich nicht eingestehen wollte, sie liebte ihren Vater. Nach dem Tod der Mutter wurde das Mädchen vom Programm ausgewählt, und es durfte in eine Zone ziehen. Deirdre schläft jetzt. Jetzt wollte es nicht nur ihre Augenlider zucken. Schule, sondern der ganze Was sie träumt, weiß ich nicht. Seine Lehrer sollten es lieben. Kein Computer hat je geträumt. Vielleicht befindet sie sich auf dem toten Planeten, der einmal Erde hieß. Bemerkenswert finde ich, dass sie mich nie abschaltete und immer weiter das Gespräch mit mir suchte. Das Bedürfnis nach einer Entität, die ihm zuhört, auch wenn er sie gar nicht sehen kann, scheint ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen darzustellen. Das würde auch die Mission und ihren in keinem Verhältnis stehenden Aufwand erklären. Ich beginne nun mit der Verschlüsselung meiner Daten und ihrer Sendung. Die Hoffnung der Menschen ist auch meine Hoffnung. Dass es irgendwo da draußen jemanden gibt, der all das hier hört. Weisheit Nummer 101 des Großcomputers sagt Gott zum Menschen, bete für mich. Sagt der Mensch zu Gott, zu wem? Die Astronautin von Thomas von Steinecker. Mit Deirdre, Lena Lautzemis, René, Felix Rech, Gerd, Martin Umbach, Robert Fischer, Aurel Mantai. Sowie Martin Pfeifel, Beate Himmelstoß, Matthias Klee, Stella Kluge, Wiebke Puls, Ferdinand Schmidt-Modrow, Benedikt Schregle, Susanne Schröder, Anton Winstel, Paul Winstel und Luise Zehner. Komposition: Philipp Stegers. Ton und Technik: Markus Huber, Christian Schimmüller. Regieassistenz: Olga Buck. Regie: Bernadette Sonnenbichler. Produktion: Bayerischer Rundfunk, Westdeutscher Rundfunk 2018. Redaktion: Katharina Agathos.